Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Gott segne dieses Wort. Ewige Liebe. In diesem Bibeltext hier, diesem Bibelvers aus dem Johannesevangelium, lernen wir über Gottes ewige Liebe. Und hier kommt das an zu verstehen, dass eben das Gesetz, das durch Mose gegeben wurde, also die 10 Gebote und auch die Prophezeiung, also durch die Propheten im Alten Testament, dass diese durch, in und durch Jesus Christus vollendet wurden, ja, in und durch ihn. Und das ist eben ein Zeichen eben Gottes ewiger Liebe für uns, denn Jesus Christus ist ja Mensch geworden und ist nämlich als Menschensohn, wie er sich selber nennt, eben selber Gott im Fleische geworden und für uns dann am Kreuz gestorben. Und hat für unsere, hat unsere Sünden in seinem eigenen Körper, in seinem eigenen, durch das, was er am Kreuz getan hat, überwunden. Also er ist für Jesus Christus ist gestorben für die Sünden aller Menschen. Und das ist Gottes ewige Liebe, die da eben sich so ausgedrückt hat, dass eben dann am Kreuze, nach 3 Tagen Jesus Christus eben wieder auferstanden ist, durch den Heiligen Geist. Und dadurch eben hat Jesus Christus Sünde, Tod, Teufel, das Böse ein für alle Mal besiegt. Und das ist zwar noch nicht vollendet, aber es wird vollendet sein am jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt. Das ist auch Teil seiner ewigen Liebe. Und wir tun gut daran, dass wir hier verstehen, dass wir eben Gottes Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus wahrnehmen können in unserer persönlichen Beziehung zu ihm. Und Jesus Christus hat eben die 10 Gebote, also das Gesetz Mose, die 10 Gebote und die Propheten und alles in sich selber vereinnahmt, und die Prophezeiungen sind in und durch ihn erfüllt worden. Und er hat die 10 Gebote für uns zusammengefasst in eins, ins erste, dass wir unseren Herrgott lieben sollen mit aller Kraft, Seele, Herz, Stärke, und zweitens unseren Nachbarn lieben sollen wie uns selber auch. Und wenn wir also eine Entscheidung treffen und wollen und entweder das eine oder das andere Gebot hier von Jesus Christus kompromittiert werden würde, dann ist das nicht Gottes Wille, und dann tut das eben nicht. Wendet euch davon ab. Ja, das ist dann nicht Gottes Wille. Und wir haben eben Gottes Liebe hier eben sehr klar dargestellt, dass wir eben das Gesetz eben, ja, in eigener Kraft können wir das Gesetz gar nicht erfüllen. Ja? Und wir haben eben die Wahrheit, Gottes Gnade und Gottes absolute Wahrheit, die wir in Johannes Kapitel 14, Vers 6 haben und Johannes Kapitel 15, Vers 5 haben. Also Gottes absolute Wahrheit hier dargestellt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist eben Gottes ewige Liebe, und Jesus Christus ist das Wort. Er hat uns sein Wort gegeben, das ist die Bibel. Und ja, wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass das eine Liebe ist in einer anderen Kategorie, wie wir untereinander menschliche Liebe haben und wahrnehmen, und wir hier eben teilhaben können an Gottes ewiger Liebe, in und durch Jesus Christus in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Wir, die wir zu ihm kommen als reuige Sünder. Und natürlich auch tagtäglich dann diese persönliche Beziehung, in dieser Beziehung wachsen, in und durch das Wort. Ja, und die Bibel nämlich. Und ja, darauf kommt es an. Und die Bibel ist auch eben, wie gesagt, ein Ausdruck Gottes ewiger Liebe. Und vor allem, also von Anfang bis Ende, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, Aber vor allem, wo wir denn lesen, was unser Jesus Christus uns sagt und uns lehrt und uns hilft, in unserem praktischen, tagtäglichen Leben uns ihm unterzuordnen und er dann in und durch uns wirken kann. Darauf kommt es an. Das ist Gottes ewige Liebe dargestellt und manifestiert in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Von jetzt und bis in alle Ewigkeit. Lieber Jesus, wir danken dir für deine ewige Liebe, die du uns gegeben hast. Du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast für uns das getan, was wir als gefallene Sünder niemals tun können. Und wir danken dir, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu dir kommen können. Als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und gehen in eine persönliche Beziehung mit dir ein und können dann dadurch den Heiligen Geist in unseren Herzen an deiner ewigen Liebe teilhaben. Und das ist so ein großes Geschenk, wo wir einfach nur Danke sagen können. Deine Gnade und deine Liebe ist überwältigend und wir wollen einfach nur Danke sagen, Herr Jesus, für deine ewige Liebe und dass du uns hilfst, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.